Fis mit Obertönen. Ein Hörspiel von Günter Eich. Regie: Claire Schimmel. Haben Sie ähnliche Erscheinungen schon früher gehabt, Mrs. Wade? Niemals. Meine Ohren waren immer gesund. Sie sind auch jetzt gesund. Verzeihung, Herr Doktor, ich habe den Eindruck, Sie halten das Ganze für Hysterie. Ich will mich nicht interessant machen. Ich möchte nur wieder schlafen können und nicht ununterbrochen diesen entsetzlichen Ton hören. Inwiefern ist er entsetzlich? Weil er gleichmäßig ist, in der Tonhöhe und in der Lautstärke. Und weil er nicht aufhört. Seit 8 Tagen, sagen Sie? Ja, seit 8 Tagen. Und Sie hören ihn auch jetzt? Auch jetzt. Und überall? Auf der Straße, im Zimmer, in der Eisenbahn, im Wald. Immer gleichmäßig laut. Tja, ich kann Ihnen nicht helfen. Oder wenigstens nicht viel. Ich kann Ihnen Schlaftabletten verschreiben. Das ist in der Tat nicht viel. Es ist eine verhältnismäßig häufige Erscheinung, unter der Sie leiden. Und die Medizin ist bisher machtlos dagegen. Sie hören Ihren eigenen Blutkreislauf. Merkwürdig nur, dass Sie das nicht hin und wieder früher gehabt haben. Ich kann mich mit dem besten Willen nicht an ähnliche Erscheinungen erinnern. Nicht wahr? Es ist eine Art Rauschen. Keineswegs. Es ist ein Ton wie von einem Instrument. Ich könnte freilich nicht sagen, von welchem. Es ist ein Instrument, das es nicht gibt. Aber man könnte den Ton musikalisch festlegen. Warten Sie, ich habe im Nebenzimmer ein Klavier. Wir können es versuchen. Ist es zum Beispiel dieser Ton? Genau der ist es. Das heißt nicht genau. Die Obertöne sind deutlicher als beim Klavier. Das kleine Fis mit Obertönen, also. Es war kein Zufall, dass ich gleich das Fis heraussuchte. Sie sind der 10. Patient, der mit diesem Leiden zu mir kommt. Alle hören ununterbrochen Tag und Nacht diesen Ton. Unverändert, immer in gleicher Lautstärke. Sie schlafen nicht mehr, Sie haben keinen Appetit, Sie werden nervös. Ja, Herr Doktor, ich... Still. Was ist? Ich glaube, jetzt höre ich es auch. Marinebefehlshaber. Geheimnisvolles Signal in London. Geheimnisvolles Signal in London. Nimmt an, dass Sowjetrussland am Zustandekommen der Konferenz nicht mehr das gleiche Interesse hat wie vor einigen Wochen. In London und Südengland ist seit einigen Tagen überall ein bisher nicht zu erklärendes Geräusch vernehmbar. Das Physikalische Institut der Universität London befasst sich in Verbindung mit hervorragenden Fachgelehrten mit der Aufklärung der Angelegenheit. Wie uns von dort her mitgeteilt wird, besteht kein Anlass zu irgendwelcher Beunruhigung. So, haben Sie das gehört, meine Herren? Wir beschäftigen uns mit der Aufklärung der Angelegenheit. Ich habe das dunkle Gefühl, das wird eine sehr blamable Sache für uns. Was haben Sie erreicht, Williams? Gar nichts. Die Grenze der Hörbarkeit war bisher nicht festzustellen. Wie? Nicht einmal das? Es handelt sich nicht mehr nur um London und Südengland. Der Ton ist in ganz England zu hören, bis über die Küsten hinaus. Schwächt sich aber über der offenen See ab und verschwindet in einer gewissen Entfernung vom Lande. Professor O'Brien aus Dublin bestätigt die Erscheinung für Irland und fügt hinzu, dennoch glaube ich an Massensuggestion. Wenn nicht das Diagramm aus dem geräuschfreien Raum wäre. In diesem Zusammenhang darf ich auf meine Beobachtung hinweisen, dass auch Schwerhörige und sogar Taube das Fis deutlich hören. Auch das noch. Das Einzige, was bisher einwandfrei festgestellt wurde, ist, dass die Lautstärke 40 Phon beträgt. Überall? Soweit bisher festgestellt wurde, überall. Und nicht die geringste Spur der Geräuschquelle. Das ist schon sehr blamabel. Vielleicht ergibt die Auswertung der überall angeforderten Berichte etwas. Die Auswertung dauert Wochen, wenn nicht Monate. Ja, morgen steigen die Messballone auf. Ich erwarte davon nichts. Uns kann nicht die Addition von Tatsachen und Beobachtungen helfen, sondern nur der Zufall. Sie sind zu pessimistisch, Herr Kollege. Ich sehe, dass wir für eine wissenschaftlich stichhaltige Erklärung bisher nicht den geringsten Anhalt haben. Ich sehe hier vorerst keine Möglichkeit für die Wissenschaft, sondern höchstens für den Mystizismus. Wir sind im Grunde genommen nicht weiter als die Gerüchte auf der Straße. Ach, was gibt es für Gerüchte? Ja, mich haben eine ganze Menge Leute darauf angesprochen. Ach, wissen Sie, was ich glaube? Dieser Ton, den wir da alle hören und der uns auf die Nerven geht, der kommt von den Atomversuchen. Das ist das Pausenzeichen eines Radioamateurs. Das ist natürlich eine politische Angelegenheit. Die Ostblockstaaten senden diesen Ton aus, um in den westlichen Ländern Panikstimmung zu erzeugen. Das sind Signale, die von anderen Welten kommen. Vielleicht vom Mond oder vom Mars oder von der Venus. Unsinn! Das ist ein Trick des Kapitalismus, die geknechteten Völker in Angst zu halten. Ich bin sicher, dass irgendwo Lautsprecher verborgen sind und dass das Ganze nicht im geringsten geheimnisvoll ist. Es ist ein gemeiner Trick. Aber zum Fürchten ist es. Hört mich an, ihr Trägen. Hört mich an, ihr Gleichgültigen. Hört mich an, ihr, die ihr von Gottes Stimme noch nicht geweckt seid. Da promeniert ihr mit euren Sonntagskleidern durch den Hyde Park. Ihr meint, es könne euch nichts schaden, wenn ihr weiterhin euren Nächsten betrügt, wenn ihr euch wälzt im Schlamm eurer Sünden. Eure guten Sonntagnachmittagsanzüge sind voller Schmutz, Ladies und Gentlemen, und ihr bemerkt es nicht. Nichts bemerkt ihr. Aber jetzt hat euch Gott ein Zeichen gegeben, das ihr nicht mehr überhören könnt. Es ist die Posaune des jüngsten Gerichtes, die ihr erschallen hört. Und ich sage euch, tuet Buße. Wo sind wir jetzt, James? Das war Hamilton, Mrs. Foster. Wie weit von London? 300 Meilen. Und immer noch zu hören. Ja, immer noch. Ich glaube, wir haben die falsche Richtung erwischt. Ich habe mich so auf Schottland verlassen. Wir hätten nach Frankreich fahren sollen. Paris hat Ihnen immer gut gefallen. Meinen Sie, dass man uns dort nicht hört? Ich weiß nicht. Die Zeitungen schreiben nichts mehr darüber. Auf jeden Fall hätten Sie da mehr Ablenkung gehabt als in Schottland. Außerdem ist Schottland überhaupt schlecht, weil es im Norden liegt. Und weil doch das Ganze mit dem Polarlicht zusammenhängt. Mit dem Polarlicht? Woher wollen Sie das wissen? Ich denke es mir. Aber James, was für ein Unsinn. Wir können doch lange fahren, es hört doch nicht auf. Am besten, Sie nehmen in Edinburgh ein Schiff nach Norwegen. Nach Norwegen? Was soll ich in Norwegen? Gibt's nur Fisch zu essen. Außerdem liegt das noch weiter im Norden und Sie sagten doch... Und Sie sagten, das sei Unsinn. Na ja, schön. Da ich nur Chauffeur bin, ist es klar, dass ich Unrecht habe. Und da Sie Mrs. Foster sind und ein Bankkonto von 150.000 Pfund haben, ist es klar, dass Sie Recht haben. James, was sind das für aufsässige Reden? Ich bitte um Entschuldigung, aber es rutscht mir so raus. Warum haben Sie das mit dem Polarlicht nicht in London gesagt? Ich bin nicht gefragt worden, Madame. Meinen Sie, dass dieser Ton auch an der Riviera zu hören ist? Ich bin wirklich unglücklich, James. Jetzt sind wir bald in Glasgow. Und es ist immer noch zu hören. Ja, ja, immer noch. Vielleicht einen Whisky, Mildred? Ich habe mein Leben lang keinen Whisky getrunken, George. Warum soll ich jetzt damit anfangen? Man hört es dann weniger. Hört man es weniger? Also dann gib mir einen. Es gibt doch überspannte Leute, die sagen, dass dieser Ton etwas anderes wäre. Im Hyde Park nannte ihn neulich einer die Posaune des jüngsten Gerichts. Die Posaune des jüngsten Gerichts? Ja, das ist komisch. George, wenn es nun doch so etwas wäre. Aber was, aber Mildred? Mildred, lass dich nicht nervös machen von diesem dummen Gerede. Wenn es aber Gott ist, dann will er nicht, dass ich warte. Gott? Ich habe nie gewusst, dass du an Gott glaubst. Ja, ich weiß nicht, ob ich an ihn glaube, aber ich habe Angst vor ihm. George, ich muss dir ein Geständnis machen. Mildred, sage mir jetzt bitte nicht, dass du mich betrogen hättest. Ja, weißt du es denn? Na, was gibt es sonst für Geständnisse zwischen Eheleuten? Mildred, ich fürchte, das ist Hysterie. Du bist in einer Stimmung, in der du Sünden erfindest, um sie beichten zu können. Ich habe dich wirklich betrogen. Wer ist es? Ernest. Ernest, mein bester Freund? Ich war seine Geliebte. 20 Jahre lang. Mildred, ich gehe jetzt auf die 70 zu. Ich hoffe, du erwartest nicht, dass ich einen Revolver ziehe und eine dramatische Szene vorführe. Ernest ist seit 15 Jahren tot. Aber Clivia und William leben. Unsere Kinder, natürlich leben sie. Und Mary und James leben auch und haben ihrerseits Kinder, die unsere Enkel sind. Ich meine jetzt nicht Mary und James. Ich meine Clivia und William. Ich verstehe. Das habe ich in der Tat nicht erwartet. Wirklich, ich hatte keine Ahnung. Ich komme mir außerordentlich trottelhaft vor. Und das wohl auch zu Recht. Ach, George. Ja, wem tust du mit deinem Geständnis einen Gefallen? Dir nicht und mir auch nicht. George, darauf kommt es nicht an. Ich kann nicht mit dieser Lüge sterben. Jedenfalls konntest du sehr gut damit leben. Ich kann deine Verzeihung nicht fordern. Aber es wäre auch für dich besser, wenn du mir verzeihen würdest. Wieso übrigens sterben? Sagtest du nicht eben sterben? Es kann nicht mehr lange dauern. Begreife doch endlich, George, dass dieser Ton wirklich die Stimme Gottes ist. Eine besonders schöne Stimme hat er demnach nicht. So ein Unsinn! So ein gottverdammter Unsinn! Hier, trink ein Whisky. Ich werde es mir noch angewöhnen. Wenn das jüngste Gericht schon so nah ist, da wirst du nicht mehr viel Zeit zum Angewöhnen haben. So ein verdammter Unsinn! Und jetzt hast du mich auch angesteckt. Ich werde nervös. Warum hört auch dieser alberne Laut nicht auf? Ja, warum hört er denn nicht auf, George? Weißt du nichts mehr als meinen Namen? Nichts mehr. Deinen Namen. Deine Augen. Deinen Mund. Deine Stimme. Beim Tanzen fühle ich deine Brüste durch dein dünnes Kleid. Ich weiß gar nichts mehr als dich. Seit wann kennen wir uns, Rose? Seit 2 Stunden, Henry. Ja, vor 2 Stunden kam ich in diese Bar und sah dich auf dem Schemel. Du trankst ein Glas Champagner. Komm, trinken wir noch ein Glas. Ja. Und dann war alles weg. Der Mond und die Sterne. Und das Büro, aus dem ich morgen entlassen werde, weil ich Esel zu meinem Chef gesagt habe. Dein Wohl, Henry. Dein Wohl. Ich wusste nicht, dass ich dir heute begegnen würde. Ich bin glücklich. Kanntest du mich? Ich kannte dich nicht. Aber ich habe dich mein Leben lang erwartet. Ich bin 22 Jahre. So lange warte ich auf dich. Oh. Auch als du ganz klein warst? Mhm. Auch als ich ganz klein war. Ich lebte unter dressierten Hunden und Bären und Seelöwen. Oh. Sie waren alle sehr nett zu mir, aber ich habe mich immer nach dir gesehnt. Und jetzt bin ich da, Rose. Sag, wer bist du? Ich tanze mit Schlangen im Varieté, aber du brauchst dich nicht zu fürchten. Nein, du, ich fürchte mich nicht. Ich will nur wissen, wer du bist. Ich bin weiter nichts als die Sehnsucht nach dir. Weiter nichts. Oh, Rose. Rose. Gedanken, was dachtest du eigentlich, als ich kam? Ich dachte an die Hotelzimmer in San Francisco und Buenos Aires. Ich dachte, dass das alles jetzt vorbei ist, was auch kommt, Henry, aber das ist vorbei. Ich war so lang wach, Henry, aber jetzt beginnt mein Traum, Henry. Und er wird nie mehr aufhören, selbst wenn du jetzt weggingst und wenn ich dich nicht mehr sehe. Vor einem halben Jahr, da starb meine Mutter. Und sie hatte die Schwindsucht. Ich weiß nicht, wie lange ich noch gesund bin. Oh, Rose, Rose, wie ich dich liebe. Seit 2 Stunden weiß ich, dass es schön ist, ein Mensch zu sein. Ich werde in Zukunft ein Mensch sein. Das ist furchtbar schwer, Henry. Ach, sprich nicht so, Rose. Ich hatte in all meinen Sinnen nichts als dich. Aber wenn du so sprichst... Was ist dann? Dann öffnen sich meine Ohren und... Und ich höre es wieder. Still, Henry. Durch die Musik hindurch. Durch all deine Worte hindurch, durch die Liebe hindurch. Durch all das hindurch höre ich immer wieder diesen Ton. Durch all das hindurch höre ich immer wieder die Angst. Nein, Henry, nicht die Angst. Nicht die Angst. Hörst du nicht die Liebe, die lautlos ist und doch lauter als alle Angst? Ach, komm näher zu mir, Rose. Ich höre die Angst, diesen schrecklichen Ton. Es ist also nichts als eine Bar, wo wir sind. Ist es nichts anderes? Nein. Du bist nicht der, den ich erwartet habe. Oh, Henry. Henry, wer bist du? Ein Mann, den ich umarmen werde, weil ich Angst habe. Du musst sehr zärtlich zu mir sein, weil ich weinen werde. Komm, trink, Rose. Unsere Seelen sind fort. Wir haben noch unsere Höhen zu trinken und uns zu umarmen. Hörst du es, Henry? Oh ja, ich höre es gut. Fünfhundert. 4, 6, 7. Oh, oh. Du wirst es nicht glauben, McShree. Ich habe heute ungefähr 25 Pfund eingenommen. Habe ich dir nicht immer gesagt, dass Betteln der einträglichste Beruf ist? Ja, so viel verdient ein Angestellter der Bank von England im ganzen Monat. Na, nun muss ich natürlich zugeben, dass das Geschäft erst so richtig geht, seitdem dieser komische Ton zu hören ist. Seitdem sind die Leute mildtätiger. Die Pennies, die werden seltener in meinem Hut. Dafür gibt es öfter Schillinge. Einer legte mir einen Pfund hinein. Oh. Ja. Ja, die Gewerkschaft hat mir heute die Bond Street zugeteilt. Sonst ein schlechtes Pflaster, weil es da zu fein ist. Aber ich sage immer, Ladies and Gentlemen, denken Sie an die Stimme Gottes, welche zu hören ist, und gehen Sie nicht herzlos an einem armen Invaliden der letzten beiden Weltkriege vorüber. Dann regnet das Geld in meinen Hut. Wir müssen Betty ein neues Kleid kaufen. Sie kommt jetzt in die Jahre, wo sie eitel wird. Natürlich, kauf der Kleinen ein Kleid. Sie soll alles kriegen, was sie sich wünscht. Ich verdiene ja genug. Sag mal, Victory, ich denke immer daran, ob wir uns nicht ein Auto anschaffen sollten. Oh. Ne? Wäre das nicht ganz schön, wenn wir sonntags zu dritt so ein bisschen hinausfahren könnten? Ja, gewiss wäre das schön, aber... Aber? Oh, findest du das nicht merkwürdig, wenn sich ein Bettler ein Auto anschafft? Warum nicht, wenn er sich's leisten kann? Außerdem weiß ja in unserem Viertel niemand, dass ich vom Betteln lebe. Das meine ich nicht. Ich meine, dass es vielleicht den Himmel herausfordern heißt. Oh, aber Victorine, sei nicht abergläubisch. Meinst du wirklich, dass das nichts bedeutet, was wir Tag und Nacht hören? Gar nichts bedeutet das. Das wird eine ganz natürliche Aufklärung finden. Und wenn es nun doch etwas bedeutet? Dann haben wir eben Pech gehabt. Physikalisches Institut, Professor Reading. Staatssekretär Webster. Oh, ich ahne, weshalb Sie anrufen, Herr Staatssekretär. Darf ich Ihnen gleich das Nein als Antwort sagen? Und wann, denken Sie? Vielleicht heute, vielleicht in 8 Tagen, vielleicht in einem Monat, Vielleicht in einem halben Jahr. Und vielleicht nie. Auch möglich. Wir können nicht mehr warten. Es tut mir leid, Mr. Webster. Die Wahrheit lässt sich nicht mit Gewalt erzwingen. Es handelt sich nicht nur um die Wahrheit. Es handelt sich darum, dass sich allmählich eine Panikstimmung ausbreitet. Dagegen muss etwas unternommen werden. Das sehe ich ein. Aber das ist eine Aufgabe der Regierung, nicht eines Professors der Physik. Doch, es ist auch Ihre Aufgabe, insofern Sie der Regierung Unterlagen liefern. Ich kann keine Unterlagen liefern. Ich weiß ebenso wenig an Erklärungen wie Sie. Professor Reding, es muss eine beruhigende Erklärung gefunden werden. Soll ich lügen? Soll ich fantasieren? Soll ich mich in der Fachwelt lächerlich machen? Keines davon. Aber Sie werden irgendwelche Theorien haben. Wählen Sie die harmloseste aus und geben Sie sie bekannt. Nicht als Wahrheit, sondern als Möglichkeit. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass wir in 10 bis 14 Tagen ein wirtschaftliches, politisches und moralisches Chaos haben, falls von der Regierung keine die Bevölkerung beruhigende Erklärung veröffentlicht wird. Warum veröffentlichen Sie nicht eine solche Erklärung? Die Erklärung muss durch die Namen von wissenschaftlichen Autoritäten genügend Gewicht erhalten. Wäre das nicht eine Schande für die Wissenschaft? Die wissenschaftliche Redlichkeit muss jetzt zurücktreten vor der politischen Notwendigkeit. Bedenken Sie, Professor, wir müssen das Chaos verhüten. Ist es wirklich so schlimm? Es ist. Nun gut, ich kann Ihnen zwar noch nichts versprechen, aber ich will versuchen, meine Kollegen von der Notwendigkeit zu überzeugen. Das ist unmöglich. Dazu geben wir uns nicht her. Die macht uns lächerlich. Die Wissenschaft muss frei sein und kann keine Rücksicht auf politische Notwendigkeiten nehmen. Meine Herren, das ist ganz meine Meinung. Meine Herren, ich habe Ihnen lediglich die Argumente des Herrn Staatssekretärs wiederholt. Sie zweifeln doch wohl nicht daran, dass ich Ihre Bedenken durchaus teile. Aber ich kann mich den Argumenten des Herrn Staatssekretärs nicht völlig verschließen. Wir sind in keiner beneidenswerten Lage. Schweigen wir, so sind wir möglicherweise mit der Verantwortung für eine unheilvolle Entwicklung belastet. Geben wir eine unwahre Erklärung ab, und unsere Erklärung müsste notwendigerweise unwahr sein, so beflecken wir damit die Ehre der Wissenschaft, die in der Wahrhaftigkeit besteht. Nun, meine Herren, was tut man in solcher Lage? Man schließt für gewöhnlich einen Kompromiss. Da gibt es keinen Kompromiss. Kompromisse sind Sache der Politiker. Ja. Wenn es sich um Wahrheit handelt, gibt es nur Entscheidungen. Kompromisse sind kompromittierend. Nun, wir können es ja einmal versuchen. Wie wäre es, meine Herren, wenn wir eine Formulierung fänden, die auf der einen Seite unbestimmt genug ist, um alle wissenschaftlichen Möglichkeiten offen zu lassen, auf der anderen Seite aber beruhigend genug klingt, um die ärgsten Befürchtungen der Bevölkerung zu zerstreuen? Das sehe so aus. Das Professorengremium hat sich dahin geäußert, dass zu Befürchtungen keinerlei Anlass besteht. Die Erscheinung lässt sich auf natürlichem Wege erklären und beruht auf abnormen Strahlungs- und Schwingungsverhältnissen in der Stratosphäre, wie sie zwar selten, aber doch bisweilen auftreten. Ich schlage eine Abstimmung vor. Sehr richtig, Herr Kollege. Also gut. Wer ist gegen meine Formel? Darf ich Sie bitten, die Hand zu erheben? Ich stelle fest, alle. Ich habe alles zusammen, Chef. Es wird ein toller Artikel. Glaube ich nicht. Doch, Chef. Ansteigende Selbstmordkurve auf das 11-fache des Normalen. Das wäre allein schon was. Geben Sie sich keine Mühe. Irrenhäuser überfüllt. Verweigern die Aufnahme weiterer Fälle. Stellen Sie sich mal vor. Überall laufen Irre herum. Mir fällt nicht weiter auf. Krankmeldung in Betrieben in einem Ausmaße, dass Schließungen nötig werden. Herrgott, Hopkins. Jetzt lassen Sie mich endlich mit Ihrem albernen Zeug zufrieden. Es interessiert keinen Menschen mehr. Das interessiert keinen mehr? Nein. Entschuldigen Sie mal, das ist das Einzige, was die Leute zurzeit bewegt. Weltpolitik, völlig uninteressant. Ingrid Bergmann, Mottenkiste, Weltmeisterschaft im Schwergewicht, keine 3 Zeilen wert. Fis, das ist der Ton, der die Musik macht. Das kleine Fis mit Obertönen. Jetzt hören Sie einmal her, Hopkins. Wenn Sie noch ein Wort über das Fis sagen, sind Sie entlassen. Was? Ja. Und jetzt gehen Sie. Und wenn Sie bis morgen nicht die Sensation bringen, dann sind Sie ebenfalls... Entlassen. Chef, aber das ist doch die Sensation. Hopkins, was Sie mir bringen werden, wird nicht das Geringste mit Fis oder einem x-beliebigen anderen Ton zu tun haben. Es muss so sein, dass man das Fis darüber völlig vergisst. Ich verstehe zwar gar nichts, aber ich verstehe. Also kein Wort mehr über das Fis. Wir müssen die Leute ablenken, in unserem eigenen Interesse. In Irrenhäusern liest man keine Zeitung. Wir sollen also tun, als gäbe es das gar nicht? Genau. Na, schade um den schönen Artikel. Erheben Sie das Material auf. Wir werden es schon noch brauchen, bloß jetzt nicht. Hat etwa die Regierung? Wer oder was hat, kann Ihnen egal sein. Wir müssen darüber ohnehin noch mehr schreiben, als uns lieb ist. Wir brauchen etwas... Also Hopkins, suchen Sie doch etwas Sensationelles. Wir brauchen ein Gegengewicht gegen die Parlamentsdebatte, die morgen stattfindet. Der Antrag des ehrenwerten Morris, die angesetzte Debatte zu verschieben, wurde mit 512 gegen 78 Stimmen abgelehnt. Als erster Redner hat der ehrenwerte Herr Drinkwater das Wort. Sehr ehrenwerte Herren, Sie haben soeben den Antrag Morris abgelehnt, den ich für sehr vernünftig halte. Denn worüber soll jetzt eigentlich gesprochen werden? Dass wir seit Wochen diesen penetranten Ton hören und ihn nicht mehr hören möchten, das wissen wir doch alle. Wir wollen wissen, was die Regierung tut. Sie können von keiner Regierung verlangen, dass sie etwas gegen einen Regen, ein Gewitter oder einen Hagelschlag unternimmt. Aber gegen die Folgen. Natürlich. Das Beste, was die Regierung und das Parlament gegen die zunehmende Nervosität der Bevölkerung unternehmen konnten, war... zu schweigen. Sie können die Tatsache nicht einfach totschweigen. Da weder wir noch die Fachgelehrten offenbar auch nur die geringste Möglichkeit haben, die Herkunft dieses Tones zu erklären, geschweige denn ihn zum Schweigen zu bringen, so wird jede Debatte darüber notwendigerweise nur die Nervosität vermehren. Was ist das Resultat jeder Debatte? Dass wir dem Volke sagen müssen, wir können auch nicht helfen. Kurz vor Beginn dieser Sitzung erhielt ich die Nachricht, dass einer unserer angesehensten Lords, der Träger eines berühmten Namens, sein gesamtes Vermögen karitativen Organisationen zur Verfügung stellen will. Finden Sie das so furchtbar? Ich finde es insofern furchtbar, als es zeigt, dass die Verwirrung immer weitere Kreise zieht. Sie können mir Geld dabei. Kleines Bier, Mebel. Kleines Bier? Schon was Neues? Gar nichts. Sie werden noch stundenlang reden. Schlechtes Geschäft für dich. Mit der Zeit kommt schon der eine oder andere. Die Sitzung langweilt sich schließlich auch. Mit dem Ton in den Ohren langweilt sich keiner mehr. Du, ich glaube es auch. Was glaubst du? Dass es ein Zeichen ist. Ich bin ein Christ. Aber da drin gibt's eine ganze Menge, die ungläubig sind. Und wenn man diesen Ton nicht für ein Zeichen Gottes hält, ist man dann ein Heide? Ja, das ist die Prüfung. Da scheiden sich die Gläubigen von den Heiden. Entschuldige, aber was du da sagst, ist Blech. Jetzt wird es immer lauter da drin. Ich wiederhole, meine sehr ehrenwerten Herren, gleichgültig, welche physikalische Erklärung dieser Ton eines Tages finden wird. In einem gewissen Sinn haben diejenigen recht, die von einem Zeichen sprechen, das Gott uns gibt. Sie hören das Bildsaal, aber nicht in ein Parlament. Danke doch gleich, Posaune des Jüngsten. Meine Herren, ich wiederhole Ihnen. Das Wort hat der ehrenwerte Herr Lietz. Meine Herren, da weder wir noch die Gelehrten in der Lage sind, den Ton zum Schweigen zu bringen, gibt es offenbar nur ein einziges Mittel dagegen. Man muss ihn übertönen. Mit Ihrer Stimme? Meine Herren, ich schlage deshalb vor, die Luftschutzsirenen ununterbrochen laufen zu lassen. Das heißt, den Teufel mit Belzebub austreiben. Ich stelle fest, dass die geistige Verwirrung auf das Parlament übergreift. Reden und reden und reden und unterdessen löst sich die Welt auf. Nein, nein, nein, nicht so hastig. Und Sie haben es noch nicht bemerkt. Du auch nicht. Einige begreifen allmählich, worum es geht. Manche betäuben sich, weil sie glauben, dass es zu spät ist. Aber es ist nie zu spät, umzukehren und den Weg der Gerechten zu wandeln. Schau dich um, Mebel. Alles, was sie tun, ist Angst. Mir gefallen die Hühner nicht, James. Ich fürchte, sie sind krank. Bei den Hühnern fängt es an. Was? Dass alles kaputt geht. Warum soll es kaputt gehen? Heute Nachmittag kommt der Tierarzt. Daran kann auch der Tierarzt nichts ändern. Ach, das meinst du? Ja, das meine ich. Oh, James, glaubst du denn auch daran? Ja, vielleicht geht es noch ein paar Wochen. Vielleicht ein paar Monate. Aber dann ist alles hin. Die ganze glorreiche Insel zum Teufel. Und die Heringe schwimmen über deinen Tulpenbeeten. Ach, der alte Jekyll mit seinen Prophezeiungen hat dich ganz verrückt gemacht. Na, du siehst doch, dass es schon anfängt. Mit den Hühnern fängt es an. Hühnerkrankheiten hat es schon immer gegeben. Aber nicht solch einen Ton, Tag und Nacht in den Ohren. Bessie, wir müssen fort. Fort? Wohin? Na, erst einmal in Sicherheit. Nach Frankreich, dachte ich. Frankreich? Aber James, solche Reisen können wir uns nicht leisten. Ich werde den Hof verkaufen. Na James, wovon sollen wir leben? Das Geld, das wir bekämen, wäre schnell aufgebraucht. Es geht nicht darum, wovon wir leben, sondern ob wir überhaupt leben. Ich habe keine Lust, dem Kabeljau zur Speise zu dienen. Ich bleibe hier. Wenn es uns bestimmt ist, zu sterben, so will ich hier sterben. Bei der Kuh, bei den Hühnern, bei den Kartoffeln und bei den Tulpen. Bessie, ich werde auch gegen deinen Willen verkaufen. James, willst du das wirklich tun? Es ist mein unwiderruflicher Entschluss. Oh, James. James. Oh. Grundstücksgesellschaft Williams & Co. Ja? Landwirtschaftliches Anwesen? Aha. Nein, nein. Eigentlich kein besonderes Interesse. Na ja, das glaube ich, aber das Angebot ist zu groß. Alle wollen verkaufen und kaufen tut keiner. Jeder denkt, er erwirbt ein Stück Meeresgrund, verstehen Sie? Ach nein, nein, nein, nein, nein, nein, lieber nicht. Ach, gefallen tun, mein Gott. Eigentlich sind wir eine Firma mit Gewinnstreben. So, nach Frankreich wollen Sie. Da möchten alle hin, ich auch. Aber ich kann mir das nicht leisten, weil wir immerfort wertlose Grundstücke ankaufen sollen. Ja, natürlich haben wir ein Herz. Nein, nein, nein, Unmenschen sind wir nicht. Aber verstehen Sie, viel kann man heutzutage dafür nicht geben. Wie viel? Tja, man müsste es sich mal ansehen. Ja, vielleicht könnte ich mal rauskommen. Aber eigentlich lohnt es sich nicht. Nein, nein, nein, nein, nein, nein. Höchstens einen halben Schilling für einen Quadratmeter. Ist gerade das Reisegeld? Na, seien Sie froh, wenn Sie das Reisegeld haben. Das ist gleichbedeutend mit Ihrem Leben. Na ja, also wie Sie wollen. Ja, ja, bitte sehr. Ja, wenn Sie durchaus wollen, dann komme ich mal hin. Aber es lohnt sich nur, wenn ich gleich den Notar mitbringen kann. Verstehen Sie? Sonst übersteigen die Benzinkosten den Wert des Grundstücks. Ja, na, ist gut, abgemacht. Dankeschön, auf Wiederhören. Bitte, sind Sie Mr. Wilcox? Ja, der bin ich. Ich höre, dass Sie Archen bauen. Ganz recht, gnädige Frau. Wir haben zwei Archen fertiggestellt, die dritte ist im Bau. Sie sind genau der Arche nachgebildet, die Noah benutzte. Sie wissen vermutlich, dass Professor Wilkinson darüber grundlegende Forschungen angestellt hat. Ja, ja, aber... Die erste Arche ist im Auftrag der Gesellschaft vom jüngsten Tag hergestellt und ist völlig ausverkauft. Alle Archen werden übrigens mit einer Funkanlage versehen. Das hatte Noah noch nicht. Was kostet denn ein Platz? Die Passage kostet 100 Pfund pro Person ohne Verpflegung. Verpflegung ist mitzubringen. Das Gepäck darf für die Person zwei Zentner nicht übersteigen. Man hat Anspruch auf einen ungepolsterten Sitzplatz. Ja, aber wie viel ist denn... Die Gebühr ist fällig, auch wenn der Platz bei Abfahrt der Arche nicht belegt ist. Alles Nähere können Sie aus unserem Prospekt sehen. In der zweiten Arche sind nur noch wenige Plätze frei. Sie müssten sich bald entscheiden. Und die dritte? Wird erst in 8 Tagen fertig. Meinen Sie, dass es noch so lange Zeit hat? Ich weiß es nicht. Jedenfalls tun wir alles, um möglichst viele Menschen vorm Untergang zu bewahren. Ja, ich brauchte 4 Plätze, aber das sind 400 Pfund. Können Sie es nicht etwas billiger machen? Tut mir leid, der Andrang ist ungeheuer. Oder vielleicht Ratenzahlungen? Nee, nee, darauf können wir uns bei der Lage der Dinge nicht gut einlassen. Ach, Mr. Wilcox, haben Sie doch Erbarmen. Ich habe doch meinen Mann und 2 Kinder. Die Kinder nehmen doch nicht viel Platz weg. Wir könnten ja auf etwas Gepäck verzichten. Wie viel Geld haben Sie denn? Ja, 200 Pfund. Das ist verdammt wenig. Aber ich bin kein Unmensch. Wenn Sie auf Gepäck verzichten, können Sie die Kinder mitnehmen. Oh, ich danke Ihnen, Mr. Wilcox. Ich danke Ihnen. Und Sitzplätze können Sie natürlich nur zwei beanspruchen. Oh, selbstverständlich, Mr. Wilcox. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Stuart, wann legen wir in Calais an? Um 11 Uhr, Sir. In einer halben Stunde also. Danke. Hallo, Mr. Patterson! Mistress Spelly, das ist reizend, dass ich Sie sehe. Ich freue mich schrecklich. Wohin fahren Sie? Ach, ich habe geschäftlich ein paar Tage in Paris zu tun. Wunderbar, bleiben wir zusammen. Ich fahre auch nach Paris. Sie sind allein? Mein Mann ist in London geblieben. Er kann ja nicht weg. Die Praxis, verstehen Sie? Aber ich brauchte ein bisschen Erholung. Man wird ja ganz nervös. Haben Sie es schon bemerkt? Was? Dass man es hier nicht mehr hört. Tatsächlich. Das ist wunderbar. Fahren Sie an die Riviera? Ich weiß noch nicht. Ich wollte vor allem von London weg. Ja, ja, das verstehe ich. Ja, vielleicht fahre ich an die Riviera. Wie lange werden Sie wegbleiben? Ich weiß noch nicht. Ich denke, bis man es in London nicht mehr hört. Und Sie? Ach, das kann ich nicht voraussagen. Ich könnte mich ja ein bisschen nach Ihnen richten, wenn Sie wollen. Ich könnte auch in Paris bleiben. Täten Sie das? Ja, Bill. Evelyn. Und vielleicht gingen Sie mit an die Riviera. Vielleicht. Es ist wunderbar, dass wir uns getroffen haben. Wie lange haben wir uns nicht gesehen? Ein halbes Jahr. Dann haben Sie mich vergessen. Ich habe Sie nicht vergessen, Bill. Ich habe oft an Sie gedacht und habe es bedauert, dass unser Flirt nicht weiter gediehen ist. Nicht weiter? Wissen Sie, wie weit er gediehen war? Ich habe Ihren Kuss nicht vergessen, Bill. Es war im Park von Schloss Berkeley. Sie hielten mich so fest, Bill. So wunderbar fest. Es war ganz dunkel und ich küsste sie. Und das blieb der einzige Kuss. Weil sie am nächsten Tag abreisten. Diesmal bleibe ich, wo Sie sind, Bill. Ach, Ihre Worte machen mich ganz heiß, Evelyn. Mir klopft das Herz wie einem Schüler. Vielleicht sind Sie einer. Ich hoffe, ein Gelehriger. Gehen wir an die Reling. Wollen Sie sich abkühlen? Da ist Calais. So glücklich war ich noch nie, wenn ich Frankreich sah. Warum sind Sie damals nicht auf Berkeley geblieben? Diesmal bleibe ich, Bill. Damals war ich nicht allein. Und diesmal sind Sie allein? Ja, erst in London. Und ich bin bei Ihnen, Bill, und werde ihn betrügen. Jetzt wird es mir erst bewusst, dass man es nicht mehr hört. Was? Den Ton. Ich muss dir etwas gestehen, Evelyn. Ich fahre nicht geschäftlich nach Paris. Ich habe London verlassen, weil ich Angst hatte. Hundsgemeine Angst. Siehst du, genau wie ich. Warum sollst du auch nicht nach Frankreich fahren? Du bist ein freier Herr? Er sitzt in London, Evelyn. Und wenn etwas wäre... Was? Wir wären in Sicherheit und er wäre in London. Ich fühle mich wie ein Deserteur. Sich so zu fühlen, käme allenfalls mir zu. Was geht er dich an? Ich kümmere mich nicht darum. Ich will leben. Ladies and Gentlemen, das Schiff legt in wenigen Minuten an. Evelyn, ich habe es mir überlegt, ich fahre nicht mit nach Paris. Oh, nun, wie Sie wollen, Mr. Patterson. Und was haben Sie vor? Ich bleibe auf dem Boot und fahre nach Dover zurück. Ein Telegramm für Sie, Mr. Brockwood. Bitte rücken Sie mir das Kissen zurecht, Mary. Woher ist es? Aus Paris. Von den Kindern. Sie telegrafieren wahrscheinlich die Ankunftszeit. Rückkehr verzögert sich, da Betty erkrankt. Kein Grund zur Sorge. Haben Sie das gehört, Mary? Jawohl, Mr. Brockwood. Liegen Sie jetzt besser? Ich verstehe das nicht. Wenn Betty krank wird, brauchen doch nicht alle drüben zu bleiben. Möchten Sie etwas essen oder trinken, Mr. Brockwood? Nein, danke, Mary. Sie sind alle fortgefahren und haben mich hier allein gelassen. Einen gelähmten, hilflosen alten Mann. Ich bin allen eine Last. Niemand kümmert sich um mich. Ich bin für Sie da, Mr. Brockwood. Sie sind sehr nett, Mary. Ich wünschte, eins von meinen Kindern und Enkeln wäre wie Sie. Wann mögen Sie wohl zurückkommen? Ich glaube nicht, dass Sie bald zurückkommen. Wieso glauben Sie das? Ach, ich meine nur so. Sie meinen nur so? Entweder Sie reden oder Sie reden nicht. Aber keine halben Andeutungen. Ich meine, es hängt mit dem Ton zusammen, den wir immer hören. Wie soll es damit zusammenhängen? Die gnädigen Herrschaften haben wohl Angst davor. Woran denken Sie, Mr. Brockwood? An meine Kinder. Und dass sie mich allein lassen. Denken Sie nicht daran. Es ist ja jemand für Sie da. Ja. Nein, sagen Sie nicht, weil ich dafür bezahlt werde. Ich möchte überhaupt für Sie da sein. Wie meinen Sie das? Ich meine, dass es mir furchtbar wäre, wenn ich hier fort müsste. Ach, Mr. Brockwood, können Sie mir nicht versprechen, dass Sie mich nie entlassen? Ja, aber gewiss, Mary, gewiss. Das kann ich versprechen. Danke, Mr. Brockwood. Wie alt sind Sie, Mary? 25, Mr. Brockwood. 25, du lieber Gott. Es ist schön, so jung zu sein. Dabei komme ich mir schon alt vor. Was soll ich mit meinen 72 sagen? Und dazu gelähmt? Ich bin sicher, dass Sie wieder gesund werden. Woher wollen Sie das wissen? Weil ich daran glaube. Die Ärzte sagen es auch. Aber die sagen es zu meiner Beruhigung. Es fehlt Ihnen nur an Liebe. An was? An Liebe. Man bleibt in Paris und lässt mich hier mit der glorreichen Insel untergehen. Aber ich habe ja Sie, Mary. Sagen Sie, sind Sie eigentlich verlobt oder kennen Sie einen jungen Mann, den Sie lieben? Nein, Mr. Brockwood, ich kümmere mich um niemanden. Außer um mich. Man kann nur eins tun, wieder lieben. Sie machen mich so glücklich, Mr. Brockwood. Mary, wollen Sie meine Frau werden? Oh, Mr. Brockwood. Ich bin alt und ich würde dafür sorgen, dass nach meinem Tode denen nichts zufällt, die mich verlassen haben und mich nicht lieben. Aber ich verstehe natürlich, dass Sie es als unmöglich empfinden, einen alten, kranken Mann zu heiraten. Oh nein, Mr. Brockwood. Nein, nein, nein. Ich will ja. Ich muss gestehen, ehrenwerte Mitglieder des Unterhauses, dass ich den hitzigen Eifer nicht verstehe, mit dem hier seit Tagen gesprochen wird. Ich habe nur eine ganz einfache, bescheidene Bemerkung in die Debatte zu werfen und spiele dabei die Rolle des Kindes in dem Märchen von des Kaisers neuen Kleidern. Er hat ja gar keine Kleider an, rief das Kind. Und etwas Ähnliches muss ich Ihnen und dem ganzen Volke zurufen. Ehrenwerte Herren, wo ist dieser Ton eigentlich, über den wir uns so erhitzen? Ich höre ihn nicht. Ehrenwerte Herren, ich würde vorschlagen, dass wir uns einige Augenblicke still verhielten, um die soeben gehörte Behauptung nachprüfen zu können. Er ist wirklich nicht mehr zu hören. Es ist wirklich nicht mehr zu hören. Mabel, hast du gehört, was sie rufen? Es wäre nichts mehr zu hören. Es ist wirklich nichts zu hören. Wirklich? Wo rennst du hin? Man muss es doch den Leuten sagen. Man muss es doch den Leuten sagen. Es ist nichts mehr zu hören. Also, England am Rande des Abgrundes, der Ton, der die Welt zu zerstören drohte. Ganz gut, Hopkins, aber die Hauptsache fehlt eben doch die Erklärung. Die Erklärung? Kein Mensch weiß eine Erklärung. Also, Hopkins, wenn Sie die noch brechen... dann wüsste ich mehr als die Professoren. Ein Journalist muss mehr wissen als die Professoren. Was sagen übrigens die Professoren? Meine Herren Kollegen, nachdem unser Studienobjekt sich in nichts aufgelöst hat, meine ich, wir könnten unsere Untersuchungskommission ebenfalls auflösen. Ohne Resultat? Das geht nicht. Wo wollen Sie jetzt nur ein Resultat herbekommen? Jetzt ist es zu spät. Der Ton war 3 Wochen zu hören und wir haben keine Erklärung. Meine Herren, das ist eine furchtbare, eine unsterbliche Blamage. Wir müssen eine Formel finden, die die Ehre der Wissenschaft rettet. Ach, sprachen wir nicht schon einmal über eine Formel? Jetzt ist die Sachlage ganz anders. Ja, jetzt ist die Sachlage ganz anders. Ich weiß nicht, was ich da machen soll, Lord Berkeley. Sie haben Ihr gesamtes Vermögen den karitativen Organisationen abgetreten. Die Schenkung ist angenommen, die Steuer bezahlt. Das ist alles rechtskräftig und kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Begreifen Sie doch, Mr. Broomfield. Ich bin ruiniert. Ich besitze keinen Penny mehr. Das sagte ich Ihnen damals. Aber Sie wollten nicht auf mich hören. Sie wollten ja unbedingt arm sein. Damals war die Sachlage ganz anders. Inzwischen hat sich ja herausgestellt, dass es nicht so schlimm ist. Sie glaubten an das jüngste Gericht. Und da sehe ich eine Möglichkeit, Lord Berkeley. Aber sie ist nicht sehr angenehm für Sie. Sagen Sie. Wenn Sie vielleicht damals in geistiger Verwirrung gehandelt hätten... Natürlich! Lieber will ich für Irre gelten, als arm sein. Arm sein. Nun fängt es wieder an. Kein Haus mehr, keinen Hof, keine Kuh, keine Hühner, keine Tulpen. Und keine Arbeit. Und alles um ein Bettelgeld hergegeben. Oh, James. James, hättest du es nicht getan. Ach, ich schlage ihn tot, diesen feisten Burschen, der mich so übertölpelt hat. Aber du wolltest es. Du wolltest es unbedingt. Damals war alles anders. Anders? Wieso? Was war anders? Sie wollten verkaufen und ich habe ihnen abgeraten, weil die Preise so niedrig waren. Aber sie wollten unbedingt. Na, wenn ich mich recht erinnere, wollten sie nach Frankreich fahren mit dem Gelde. Nein, dafür kann ich nichts. Und dass die Preise jetzt wieder auf den normalen Stand steigen, dafür kann ich auch nichts. Bitte glaub mir, George, dass es Hysterie war. Ich habe dich nicht betrogen. Es waren Gedankensünden, die ich maßlos aufgebauscht habe, weil ich verrückt war vor Angst. Meintest du damals nicht, bald vor den höchsten Richter zu treten? Solltest du in einem solchen Augenblick gelogen haben? Ich meinte, je mehr Sünden ich bekannte, desto besser wäre es für mich. Und so hast du vorsichtshalber welche bekannt, die du nicht begangen hast. Ja, so ist es. Ich glaube dir nicht. Oh, glaub mir, George. Mein Entschluss ist gefasst, Mildred. Ich lasse mich scheiden. George, warum kann denn nicht alles so sein wie vorher? Gott sei Dank, es ist alles wieder wie vorher, James. Ja, es war nichts mit dem Weltuntergang, Mrs. Forster. Man lebt richtig wieder auf. Wohin wünschen, Madame, zu fahren? Nach Brighton. Alle besseren Leute fahren zurzeit nach Brighton. Ach, ich möchte ein bisschen baden und tanzen. Im Strandpavillon soll eine hervorragende Kapelle sein. Gott sei Dank, jetzt kann man sich wieder in Ruhe amüsieren. Ja, es ist alles wieder wie vorher. Es ist schrecklich. Alles ist wieder wie vorher. Wer wirft mir noch einen Penny in den Hut? Ja, seitdem die Leute die mahnende Stimme nicht mehr hören, haben sie es nicht mehr so eilig, Gutes zu tun. Aber lass, ich bin froh, dass die Angst vorbei ist. Victory, für uns fängt sie jetzt erst an. Ein Auto ist ja sehr schön, besonders wenn man die Anzahlung hinter sich hat. Aber wer zahlt jetzt die Raten? Hätten wir es lieber nicht gemacht. Wer konnte das wissen? Damals war alles anders. Damals war alles anders, Henry. Es war die Angst, die uns zueinander trieb. Oh nein, Rose. Es war die Angst, die uns trennte. Je näher wir beieinander waren, desto mehr trennte sie uns. Aber jetzt ist alles wie früher. Ja, vielleicht hast du recht. Vielleicht ist es nicht Gewohnheit, vielleicht ist es wirklich Liebe. Du hustest? Das ist nicht der Rede wert. Ich habe um mich keine Angst mehr, Rose. Nur um dich. Liebster. Liebster Henry. Rose. Soll ich es dir sagen, Henry? Manchmal höre ich den Ton noch. Aber ich glaube, nur für mich. Ah, guten Tag. Ich komme wegen der 200 Pfund, die ich für die beiden Plätze in der Arche einzahlte. Für 4 Personen, ganz recht. Ich hatte es Ihnen billiger gelassen. Ich möchte das Geld zurückhaben. Es tut mir leid, darauf haben Sie keinen Anspruch. Ich habe die Plätze nicht benutzt. Laut Vertrag, den Sie unterzeichneten, haben Sie Anspruch auf 2 Plätze. Eine Rückzahlung kann in keinem Fall stattfinden. Damals war alles anders. Er schläft. Ich fürchte, es geht mit ihm zu Ende. Sie fürchten, Mary. Ich glaube viel eher, dass Sie ungeduldig darauf warten. Ich verbitte mir solche Worte in meinem Hause. In Ihrem Hause? Das muss ich mir als Brockwood-Tochter sagen lassen. Bitte mäßigen Sie Ihre Stimme. Sie stehen neben einem Sterbenden. Muss ich Sie jetzt eigentlich Mama nennen, da Sie doch meinen Vater geheiratet haben? Ich bin 40 und Sie 25, glaube ich. Sie können mich nennen, wie Sie Lust haben. Ich habe nichts mit Ihnen zu tun. Mein Mann hat genug unter Ihrer Lieblosigkeit gelitten. Sie haben Ihr Schäfchen schön ins Trockene gebracht. Was hat er Ihnen als Erbe versprochen? Das scheint Sie vor allem zu interessieren. Und Sie interessieren sich nicht dafür, wie? Ich liebe meinen Mann. Heuchlerin. Elende Heuchlerin. Warum sind Sie weggefahren und haben ihn allein gelassen? Es ist alles Ihre eigene Schuld. Ja, warum bin ich weggefahren? Warum bin ich weggefahren? Alles wäre anders gekommen. Jetzt, wo alles vorbei ist, ist man viel klüger. Ja, jetzt, wo alles vorbei ist, ist man viel klüger. Man darf wieder lügen. Man darf wieder betrügen. Man darf wieder seines nächsten Wolf sein. Und keine Stimme aus den Wolken wird einem lästig. Oh, ihr, die ihr durch den Hyde Park promeniert in euren Sonntagskleidern, hört mich an, ihr Trägen, ihr Gleichgültigen. Hört mich an, ihr, die ihr von Gottes Stimme noch nicht geweckt seid. Er gab euch das letzte Warnungssignal, Ladies and Gentlemen. Und ihr bemerkt es nicht. Nichts bemerkt ihr. Ach, verzeihen Sie, wenn ich Sie unterbreche. Warum schreien Sie denn so? Ich bin doch Ihr einziger Zuhörer. Man muss schreien, wenn einen die Menschen hören sollen. Denn Sie haben schlechte Ohren. Gestatten Sie, Hopkins, Reporter des Daily Sunshine. Erlauben Sie, dass ich Ihnen einige Fragen stelle, die zu Ihrem Thema gehören? Lassen Sie mich in Ruhe. Ich suche Menschen, keine Zeitung. Wir haben eine Auflage von 6 × 100.000. Ihr Echo ist bei uns wesentlich größer als im Hyde Park. Vielleicht haben Sie recht. Jedes Mittel ist recht. Selbst die Dummheit. Wenn man den Menschen damit erreichen kann. Also kommen Sie, machen Sie keine Umstände. Sie halten also diesen rätselhaften Ton, den wir einige Wochen lang hörten, für ein Signal Gottes? Gut, das ist eine Theorie unter vielen und sie ist ziemlich weit verbreitet. In meinem Artikel können Sie die sämtlichen Theorien nebeneinander lesen. Jetzt interessiert mich aber, Wie erklären Sie sich das plötzliche Aufhören des Tones? Der Ton hat nicht aufgehört, mein Herr. Wie bitte? Entschuldigen Sie, hören Sie ihn noch? Nein. Aber die Ohren haben sich daran gewöhnt. Ein Ton, der dauernd und unverändert da ist, wird zuletzt nicht mehr wahrgenommen. Die Ohren gewöhnen sich so daran, wie sich der Mensch an die Sünde gewöhnt. Also von der Sünde mal abgesehen, dann wäre also Ihre Meinung, es habe sich überhaupt nichts geändert? Es hat sich nichts geändert. Gottes Stimme bleibt, auch wenn wir sie nicht hören. Das ist in der Tat eine originelle Ansicht. Ich bin Ihnen sehr dankbar. Der Ton hat nicht aufgehört. Das ist gut. Das gibt meinem Artikel eine ganz besondere Note. Und sonst ziehen Sie keinen Schluss daraus? Ich? Was sollte ich für einen Schluss daraus ziehen? Wir brachten Fis mit Obertönen, ein Hörspiel von Günther Eich. Die Rollen und ihre Sprecher waren Arzt Egon Clauder, Patientin Lola Mütl, erster Professor Gerd Fricke, zweiter Professor Karl Box, dritter Professor Kurt Haars, Prediger Harald Bender, Chauffeur Erich Ponto, Dame Edith Herdegen, George Ferry Dietrich, Mildred Irma Schwab, Henry Gerd Fürstenau, Rose Ortrud Bechler, Bettler Max Meirich, Victory Elisabeth Zimmer, Staatssekretär Kurt Norgal, Reporter Paul Hoffmann, Redakteur Michael Konstantinow, Buffetdame Anna Andresen, Portier Hans Rusch, Mann Heinz Reinke, Frau Lotte Bethke, Wilcox Kurt Condé, Fremde Maria Wieke, Patterson Heinz-Dieter Eppler, Evelyn Karin Schlemmer, Brockwood Hans Mahnke, Pflegerin Gisela Matteschent, Tochter Rita Plum, Abgeordneter Drinkwater Peter Höfer, Ansager Waldemar Dannenhaus. Ferner wirkten mit Hedi Kettner, Jutta Zielowski, Helmut Lange, Kurt Meng, Kurt M. Sprang, W. Warnke. Musik Otto Erich Schilling. Ton und Schnitt Werner Seeth und Luitgard Runge. Regie Claire Schimmel.